Bund der Ehe, Bund des Geldes. Es gibt nicht viele Fotos, die Wladimir Putin im Kreis seiner Familie zeigen. Das Privatleben des Präsidenten ist in Russland ein Tabu. Seine beiden Töchter schirmt er rigide vor der Öffentlichkeit ab. Umso erstaunter sind wir über ein etwas pixeliges Schwarz-Weiß-Foto, das wir bei unseren Recherchen im Internet finden. Ein junger und ernst dreinblickender Wladimir Putin ist darauf zu sehen. Aufgenommen wurde das Foto im Jahr 1985 in Leningrad, wie St. Petersburg hieß, als die Sowjetunion noch existierte. Michail Gorbatschow war gerade Generalsekretär geworden und Wladimir Putin noch ein kleiner, unbedeutender KGB-Offizier. Er hält seine jüngste Tochter Maria auf dem Arm, neben ihm steht seine damalige Ehefrau Ludmilla. Sie hat sich bei ihm untergehängt und sieht glücklich aus. Neben Ludmilla steht ein junger Mann mit vollem Haar und festem Blick. Es ist Sergei Roldugin, der Taufpate von Putins Tochter Maria, der mysteriöse Cellist. Bei unseren Recherchen haben wir ihn im Zentrum eines Netzes anonymer Offshore-Firmen ausgemacht. Aber erst nachdem wir die verschiedenen Tarnschichten entfernen konnten, die Mossack Fonseca und die bereits in diesem Buch erwähnte Schweizer Anwaltskanzlei darüber gelegt haben. Über dieses Netzwerk wurden über die Jahre mithilfe mehrerer, auch westlicher Banken und etlicher Briefkastenfirmen in Panama und auf den britischen Jungferninseln hunderte Millionen verschoben. Dabei hatte Roldugin doch der New York Times erzählt, er besitze keine Millionen, er sei nur ein Musiker. Nur wenige Monate nach dieser Aussage in einem Artikel über den auffällig schnell wachsenden Reichtum von Putins Freunden wurden mehrere Millionen auf das Konto einer Roldugin-Firma bei der Schweizer Niederlassung einer sanktionierten russischen Bank transferiert. Roldugin, und das ist das Kuriose an der Geschichte, ist in Russland nahezu unbekannt. Man kennt ihn vor allem aus Filmen oder Biografien über Wladimir Putin. Darin ist er eine Art Sidekick, der beste Freund Putins, der sich bewundernd über den Staatschef äußert. Putin und Roldugin haben sich in den 70er Jahren kennengelernt, als sie beide junge Männer waren. Putin sei wie ein Bruder für ihn gewesen, sagt Roldugin später in einem Interview. Nachts zogen sie durch St. Petersburg, sangen und prügelten sich mit anderen Halbstarken. Roldugin soll Putin auch mit seiner späteren Ehefrau Ludmilla zusammengebracht haben. Die Verbindung der beiden Männer hat offenbar bis heute gehalten, obwohl ihre Lebenswege nicht unterschiedlicher sein könnten. Putin wurde kurz nach der Taufe seiner Tochter Maria in die DDR versetzt. Dort kam seine zweite Tochter Jekaterina zur Welt. Er kehrte erst nach dem Ende der Sowjetunion nach St. Petersburg zurück. Der KGB-Mann wurde Assistent des Bürgermeisters, dann Vizebürgermeister, später Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, 2000 schließlich Präsident. Roldugin wurde der erste Cellist beim Marinsky-Theater und Chef des St. Petersburger Konservatoriums. Er ist ein viel dekorierter Musiker. Angeblich spielt er immer wieder bei privaten Abenden im Hause Putin und er ist einer der ganz wenigen Menschen, denen Putin es offenbar durchgehen lässt, gegenüber Journalisten Privates auszuplaudern. So konnte Roldugin in einem Interview ungestraft erzählen, was bis dahin nicht öffentlich bekannt war. Dass der russische Präsident, der sich so gern als ewig junger Kraftprotz gibt, längst Großvater geworden ist und sich mit einem Rückenleiden plagt. Taufpate, Jugendfreund, Verkuppler, Stichwortgeber in der Putin-Biografie, eingeweiht in sehr private Dinge und. Aus all dem lässt sich schon folgern, dass Sergei Roldugin, wenn nicht bester Freund, dann doch zumindest eine sehr wichtige Vertrauensperson des russischen Präsidenten ist. Nun ist es so, sollte Putin tatsächlich einen derart sagenhaften Reichtum angehäuft haben, wie Experten vermuten, wird daran nicht sein Namensschild angebracht sein. Offiziell würden die Gelder Leuten gehören, die nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen, unauffälligen Mittelsmännern, denen er aber uneingeschränkt vertraut. Menschen wie Sergei Roldugin? Auf den Cellisten sind wir in unseren Daten im Zusammenhang mit 5 Offshore-Firmen gestoßen. Roldugin war zumindest zeitweise Eigentümer der 3 Briefkastenfirmen International Media Overseas, Reiter und Sonett. Diese wiederum stehen in enger Verbindung zu den beiden Gesellschaften Sunbarn und vor allem Sandalwood Continental Ltd., die eine besonders mysteriöse Rolle innerhalb des Netzwerks innehat. Für Mossack Fonseca war der offizielle Ansprechpartner für diese Firmen, mit Ausnahme der Reiter, die bereits erwähnte Schweizer Anwaltskanzlei. Die Kanzlei ist für das Roldugin-Netzwerk offenbar eine Art Schutzschild. Offiziell agiert sie als Ansprechpartner für Mossack Fonseca. Im Hintergrund aber, das sehen wir in den Unterlagen zu einzelnen Offshore-Firmen, ziehen indes Mitarbeiter der Bank Rossiya die Fäden. Der Bankangestellte S. hatte zum Beispiel das Recht, Unterlagen für Roldugins Firma International Media Overseas zu unterzeichnen. Andere hatten ähnliche Befugnisse bei anderen Firmen im Netzwerk. Die Bank Rossiya hat ihren Hauptsitz in St. Petersburg und wurde etwa zu jener Zeit, als Putin von seinem Posten in der DDR zurück in die Stadt kam, mit dem Geld der Kommunistischen Partei gegründet. Experten gilt sie als Putins Bank. Mehrere enge Putin-Freunde besitzen Anteile, darunter auch Sergei Roldugin. Während der Ukraine-Krise setzte die US-Regierung sie auf ihre Sanktionsliste. Sie wollte den innersten Zirkel um Putin strafen. Der reagierte prompt. Er ordnete an, dass die Staatsbank die Bank Rossiya unterstützen sollte. Mehrere staatliche Energiekonzerne legten dort ihr Geld an. Diese Bank Rossiya mischt nun also in dem Netzwerk mit, in das Roldugins Firmen eingebunden sind. Welche Rolle die Bank Rossiya in dem Roldugin-Netzwerk spielte, zeigt ein Mailwechsel aus dem Jahr 2009. Eine Anwältin von Mossack Fonseca wendet sich besorgt an Jürgen Mossack und den Schweizer Teilhaber Christoph Zollinger. Ein Mitarbeiter der Bank Rossiya hatte sich bei ihr gemeldet, er wollte, dass Mosfon für die Offshore-Firma Sandalwood eine Kreditlinie in Höhe von 103 Millionen Dollar abzeichnet. Das Geld sollte von einer Bank auf Zypern kommen. Wir sehen den 47-seitigen Vertrag dazu und das Blatt, auf dem die Sicherheiten angegeben werden sollen. Und das ist leer. Das scheint uns bei einem Vertrag in dieser Höhe äußerst ungewöhnlich. Es war ein Vertrag, der offenkundig selbst Jürgen Mossack verdächtig vorkam. Es handle sich wohl um Geld zweifelhafter Herkunft und ebenso zweifelhafter Bestimmung, schreibt er in einer internen E-Mail. Das Ganze sei schon delikat. Ein bemerkenswerter Satz. Trotz Mossacks Bedenken wurde der Deal nicht abgelehnt. Anmerkung? Auf unsere Anfrage dazu antwortete Jürgen Mossack bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Mosfon ließ sich stattdessen einen Letter of Indemnity ausstellen, eine Haftungsbefreiung, eine Art Schadloshaltungsversprechen. Sollte es am Ende mit dem Vertrag Probleme geben, wäre erstmal der Kunde verantwortlich und nicht die Offshore-Kanzlei. Die 103 Millionen Kreditlinie ist einer von vielen fragwürdigen Vorgängen, die wir im Roldugin-Netzwerk sehen. Allein zwischen 2009 und 2011 floss laut unseren Unterlagen rund 1 Milliarde Dollar in diese eine Richtung. Das Geld, das auf diese Weise ins Roldugin-Netzwerk kam, stammt in vielen Fällen von einer zypriotischen Bank. Die damals 100-prozentige Tochter einer russischen Bank war, die wiederum zum größten Teil dem russischen Staat gehört. Die riesigen Kredite sind aber nur eine Art, über die die Offshore-Firmen in Roldugins Netzwerk an Geld gekommen sind. Zwischen Mai und Juni 2010 zum Beispiel bekommt die Firma Sunbarn Millionensummen für Beratungsleistungen. Sunbarn soll eine andere Offshore-Firma zu Investment und Handel in Russland beraten haben und wurde dafür mit 30 Millionen Dollar bezahlt. Vieles spricht dafür, dass es sich hier nur um die Verschleierung von Geldflüssen handelt, die einen vollkommen anderen Grund haben. So wurde die beratende Offshore-Firma nach unseren Recherchen nie als Investor und Händler in Russland auffällig. Geldwäsche-Experten kennen den Terminus Beratungsleistungen als unkomplizierten Vorwand, um massenhaft Geld zu verschieben. Schon bei unseren ersten Recherchen ist uns ein weiteres Muster aufgefallen, das wir Ausfallgebühren abgreifen nannten. Es ist denkbar einfach und zugleich bestens geeignet, um Geld von hier nach dort zu schaufeln. Eine der Offshore-Firmen im Netzwerk verpflichtet sich, einer anderen Offshore-Firma aus Belize Anteile an Firmen abzukaufen. Die Belize-Firma scheitert jedoch daran, diese Anteile bereitzustellen und muss dafür fast $800.000 Entschädigung zahlen. Es gibt also ein klares Geschäft und eine eindeutige Beschriftung für den Transfer. Außerdem stoßen wir in diesem Zusammenhang auf verdächtige rückdatierte Aktiengeschäfte. Firmen aus dem Roldugin-Netzwerk kaufen laut diesen Dokumenten für Millionen Dollar Aktien russischer Firmen, die innerhalb kürzester Zeit wieder verkauft werden, mit erheblichem Gewinn. Es könnte sich bei den Gewinnern dieser Verkäufe um geniale Spekulanten handeln. Allerdings gibt es Auffälligkeiten, die uns daran zweifeln lassen. Ein Beispiel: Am 5. Juni 2011 bittet ein Bankrossier-Mitarbeiter Moss von, die Direktoren von Sandalwood mehrere Aktiengeschäfte abzeichnen zu lassen. An sich ein normales Vorgehen. Hintermänner lassen von Direktoren Verträge abzeichnen. Nun ist es in diesem Fall aber so, dass die Geschäfte laut den beigefügten Dokumenten bereits 5 Monate zuvor, im Januar 2011, stattgefunden haben sollen. Die zweifelhaften Millionenkredite, die rückdatierten Aktiengeschäfte, die Beratungshonorare und Entschädigungen, all das scheint Teil eines gigantischen Schattensystems zu sein. Eines Systems, in dem innerhalb von kurzer Zeit Unmengen Geld in undurchsichtige Offshore-Firmen verschoben werden kann. Der Verlierer ist dabei auffällig oft der russische Staat. Nun ist es an und für sich keine gute Idee, den russischen Staat zu melden, außer man gehört zu denen, die es sich dank ihrer Kontakte erlauben können. Längst sprechen nicht nur westliche Experten von einer Kleptokratie, wenn sie über das von Putin regierte Russland reden. Tatsächlich ging der politische Aufstieg des Wladimir Putin von Anfang an einher mit massiven Korruptionsvorwürfen. Die meisten davon sind inzwischen vergessen. Aber nun sehen wir, wie ein offshore gelagerter Geldtopf auf verschlungenen Wegen mit hunderten Millionen gefüllt wird, und das unter Mitwirkung eines alten Freundes und Vertrauten Putins. Um die von uns entdeckten Deals besser bewerten zu können, sprechen wir mit einem europäischen Fahnder, einem der international renommiertesten Jäger von Geldwäschern und Betrügern. Es gibt hunderte Möglichkeiten, Geld aus einem Land wie Russland zu schaffen, sagt er. Die von uns entdeckten zählten dazu. Er schließt aus, dass die russischen Behörden davon nichts mitbekommen hätten. Für die Jagd nach Geldwäschern sei in Russland nämlich eine Behörde namens Rosfin Monitoring zuständig. Sie werde seit ihrer Gründung von einem Putin-Vertrauten geleitet und sei, anders als die meisten anderen europäischen Behörden, mehr Geheimdienst als Polizei. Rosfin Monitoring könne E-Mails mitlesen, Telefonate abhören und sämtliche Bankinformationen über eine Person abrufen. Denen entgeht nichts, sagt der Fahnder mit einer Mischung aus Respekt und Neid. Die kleine Russland-Taskforce aus Prometheus-Rechercheuren, die bei unserem Treffen in Washington gegründet wurde, diskutiert mittlerweile fast täglich auf verschlüsselten Wegen über Rechercheergebnisse, rätselhafte Kredite, verdächtige Verträge und unsere neuesten Hochrechnungen, was das geschleuste Geld angeht. Unser Kollege Luke Harding vom Guardian drückt es so aus: Wir sind auf der Suche nach dem heiligen Gral des Investigativjournalismus, Putins Geld. Besonders für unsere russischen Kollegen Roman Anin und Roman Schleinow kann das schnell gefährlich werden. In Russland als Journalist zu arbeiten, ist Selbstmord, heißt es in Russland oft. Was heißt es dann erst, wenn man Putins Geld hinterherjagt? Zusammen mit ICIJ-Projektleiterin Marina Walker entscheiden wir uns daher für ein Arbeitstreffen auf neutralem Boden, weit weg vom russischen Geheimdienst. Ohne die Angst, abgehört zu werden, wollen wir mit unseren russischen Kollegen über unsere bisherigen Funde und das weitere Vorgehen sprechen. Kurz vor Weihnachten 2015 reisen wir daher nach London. Unser Treffpunkt King's Place, 90 York Way, der Hauptsitz des Guardian. Wir sollen in eines der oberen Stockwerke kommen, wo am Ende eines langen Ganges ein Raum liegt, der unter Investigativjournalisten Legendenstatus hat. Der Bunker. In dem schmucklosen Raum, der nur mit einem Schlüssel sowie einer speziellen Schlüsselkarte geöffnet werden kann, hat der Guardian einst die geheimen Dokumente des NSA-Whistleblowers Edward Snowden ausgewertet. Jetzt arbeiten hier bis zu 10 Redakteure an den MOSFON-Daten, die vor etlichen Monaten bei uns in München angekommen sind. Die Tische stehen eng an eng, das Fenster zum Gang ist abgeklebt und die bisherigen Funde hängen auf Post-its an den Wänden, fein sortiert nach verschiedenen Themenbereichen, Berühmtheiten, Söldnerfirmen, Staatschefs, Sport, Politiker. Als die Snowden-Dokumente hier bearbeitet wurden, standen sogar 2 Wachen vor der Tür. Damals war schon bekannt, dass die Daten beim Guardian waren. Wir hoffen, das ist jetzt nicht so. Es ist eine kleine Gruppe, die sich im Bunker versammelt hat. Neben uns der russische Kollege Roman Anin, außerdem Luke Harding, der einst aus Russland ausgewiesen wurde, nachdem er in einem Artikel über Putins Vermögen spekuliert hatte. Marina Walker, Gerard Ryle und der Pulitzer-Preisträger Jake Bernstein vom ICIJ sind angereist, außerdem 2 BBC-Journalisten und unsere Kolleginnen Julia Stein vom NDR und Petra Blum vom WDR, die sich nun schon seit Monaten durch die Roldugin-Daten arbeiten. Gemeinsam diskutieren wir, was wir bislang schon in den Daten gefunden haben, die Gebrüder Arkadi und Boris Rotenberg zum Beispiel. Anmerkung: Arkadi und Boris Rotenberg antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Oder den russischen Oligarchen und Putin-Freund Gennadi Timtschenko, der in den Daten als Teilhaber bzw. Bevollmächtigter mehrerer Briefkastenfirmen auftaucht. Anmerkung: Eine von Gennadi Timtschenko beauftragte Anwaltskanzlei erklärte, ohne bis Redaktionsschluss dieses Buches auf konkrete Firmen einzugehen, dass sich Timtschenko keiner Umstände bewusst sei, die eine Verletzung von Sanktionen durch eine US-Person begründeten. Wir müssen auch über Dmitri Peskow schmunzeln. Er ist Wladimir Putins Sprecher. Zuletzt stand er in der Kritik, weil er bei der Hochzeit mit einer bekannten Skiläuferin eine Uhr trug, die weit mehr kostet, als Peskow in einem Jahr verdient. Dann deckten Blogger auch noch auf, dass Peskow und seine frisch Angetraute einen Urlaub auf einer der teuersten Segeljachten der Welt verbracht haben. Und was sehen wir nun in den Daten? Dass seine Frau mindestens bis 2014 Eigentümerin einer Briefkastenfirma namens Carina Global Assets war. Das sind alles gute Geschichten. Am meisten interessiert uns aber alle der Fall des Cellisten Roldugin. Wie wir herausgefunden haben, besaß er über Offshore-Firmen Anteile an Video International. Andere Firmen, die von denselben Personen der Bank Rossija, an der Roldugin Anteile hält und der Schweizer Kanzlei verwaltet werden, wie Gesellschaften Roldugins besitzen und handeln Aktienoptionen des Autoherstellers Lada oder des Panzer- und Lastwagenherstellers Kamaz. Es sind Aktienoptionen mit einem bitteren Beigeschmack. Es waren Lastwagen dieses Herstellers, die im Ukraine-Krieg besonders häufig zum Einsatz kamen. Die weißen russischen Trucks, die als angebliche Hilfstransporte auf die Krim fuhren, waren Kamaz-Trucks. Auch in Syrien, wo längst russische Bodentruppen die Armee von Diktator Bashar al-Assad unterstützen, wurden Kamaz-Laster gesichtet. Lada wiederum ist ein Zulieferer der russischen Armee. Da sitzen wir also alle an einem grauen Dezembertag im Bunker des Guardian, diskutieren die Besitzverhältnisse russischer Banken, sprechen darüber, wer nun Putin nahesteht und wer längst mit ihm gebrochen hat, als Roman Anin uns plötzlich mit einem Rechercheergebnis schockt. Positiv schockt. Die Runde springt auf und klatscht Beifall. Wir schütteln ungläubig den Kopf. Was ist passiert? Kurz zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters enthüllt, dass Putins jüngste Tochter Katerina unbemerkt von der Öffentlichkeit im Februar 2013 einen Mit-30er namens Kirill Schamalow geheiratet hat. Er ist der Sohn von Nikolai Schamalow, der wiederum Mitglied der sagenumwobenen Otsero-Kooperative ist. Wladimir Putin hatte die Kooperative in den 90er Jahren zusammen mit mehreren Freunden gegründet, die kurz zuvor Grundstücke mit Datschas am Komsomolskoi-See unweit von St. Petersburg gekauft hatten. Wo es einst als bloßer Zusammenschluss von Datscha-Besitzern begann, wurde schnell zum Inbegriff von Klickenwirtschaft. Otsero-Mitglied Juri Kowaltschuk beispielsweise ist heute Chef und größter Anteilseigner der Bank Rossija, an der auch Nikolai Schamalow, jener Mann, dessen Sohn Putins Tochter geheiratet hat, Anteile besitzt. Putins Schwiegersohn wurde innerhalb weniger Monate nach der Hochzeit zu einem noch reicheren Mann. Er stockte seinen Anteil an dem Petrochemieriesen Sibur von ein paar Prozent auf 21% auf. Noch interessanter als das ist für uns aber der Ort der Hochzeit, das Skiresort Igora, eine Stunde Fahrt nördlich von St. Petersburg, nicht weit von der Otsero-Kooperative. Ein großzügiges Anwesen hier nennen Einheimische die Villa des Präsidenten und erzählen, dass er oft hier sei. Im Grundbuch ist ein anderer Eigentümer eingetragen. Auf dem angrenzenden Grundstück liegt das Igora Resort. Im Februar 2013 fuhr das prominente Hochzeitspaar hier mit einem Schlitten vor, gezogen von drei weißen Pferden. Ihre Gäste bekamen Schals, bestickt mit K und K, den Initialen des Paars, also Katharina und Kyrill. Fotografieren war verboten und alle Besucher mussten ihre Handys am Eingang abgeben, die Sicherheitsvorkehrungen waren massiv. An jeder Ecke standen Wachen, sie ließen niemanden an das Fest heran, beschreibt ein Angestellter des Igora Resorts einem Reuters-Journalisten die Szenerie. Die Hochzeitsgäste bekamen viel geboten, Eislauf, eine Lasershow und ein nachgebautes russisches Dorf mit Schauspielern und allerlei Volkstanz. Roman Arnin nun hat überprüft, wem das Igora Resort derzeit gehört. Der Besitzer des Grundstücks ist eine russische Firma, die zu 25% dem Putin-vertrauten Juri Kowaltschuk, einem der Bank Rossija-Teilhaber, und seinem Sohn gehört. Das Unternehmen hat das Grundstück um 2012 erworben. Kowaltschuk ist eines der Mitglieder der Otsero-Kooperative und in dem Resort, das auch Kowaltschuk gehört, heirateten also die Kinder zweier weiterer Otsero-Mitglieder, die Tochter von Wladimir Putin und der Sohn von Nikolai Schamalow. Das sei nur erwähnt, um zu zeigen, wie eng die Bande noch heute sind, 19 Jahre nach der Gründung der Otsero. Der Grund aber, warum wir uns im Bunker des Guardian darüber so freuen, ist ein anderer. Die russische Firma, der das Ski-Resort gehört, heißt Ozon LLC. Und die haben wir längst in unseren Dokumenten gefunden. Die Ozon LLC bekam Ende 2009 einen Kredit von rund 5 Millionen Dollar von einer der Offshore-Firmen aus dem Roldugin-Netzwerk der Firma Sandalwood. Rund ein Jahr später floss noch einmal fast genauso viel Geld wieder als Kredit. Eine Rückzahlung erfolgte unseren Unterlagen zufolge nicht. Die Sandalwood wurde später aufgelöst. Übersetzt bedeutet das: Die Hochzeit von Wladimir Putins Tochter steht in Verbindung nicht nur zu der Clique des Präsidenten, sondern auch zu dem Netzwerk von Briefkastenfirmen, in dessen Zentrum Sergei Roldugin steht. Damit führt uns die monatelange Recherche, die in Panama ihren Anfang nahm, am Ende nach Igora, zu Wladimir Putins engster Familie. Das ist unheimlich.